Das ist, was ich mach, mein Freund. Ich will kein Fame, ich mach das nur für euch. Das ist, was ich lieb und tu. Für meine Homes und für meine Crew. Das ist, was ich mach, mein Freund. Ich mach euch Mut und will, dass ihr euch freut. Das ist alles, was ich will. Bis Gott mich zu sich holt. Das ist Paramusik. Das ist Paramusik, das ist Schlag in dein Gesicht mit nem Hammermusik. Das ist Major-Musik, das ist Player-Musik. Das ist Geh in den Club und CEO-Musik. Das ist zu viel für deine Eltern-Musik. Wie komm ich an so viel wie möglich Geld ran? Musik, das ist High-Five-Musik, Drive-By-Musik. Die Welt ist am Arsch, Bye-Bye-Musik. Das ist Gossen-Musik, das ist Muck auf und du wirst hier erschossen. Musik, das ist Hier kommt nicht in den Club Musik. Das ist Türsteher weg, Boxen, Puff Musik. Das ist Goldketten Musik, Groupies voll schwätzen Musik. Wir wären nichts, wenn wir kein Erfolg hätten. Musik, das ist grundlos Beef starten Musik. Das ist grundlos Beef Farben Musik. Das ist wie Old Dog sein wollen Musik. Wie Pac Biggie Big L sein wollen Musik. Das ist Kanaken Musik. Das ist im 7er BMW abkacken Musik. Das ist mit 20 Mann zu James Musik. Das ist die Scheiß auf meine Fans Musik. Dance Musik, das ist Hater Musik. Das ist Rhyme wollen wie Jada Musik. Nicht sein wollen wie jeder Musik. Alles was ich hab Musik. Alles was ich will, alles was ich bin Musik. Das ist Fame Bitch Musik. Get Rich Musik. Bad Kitsch Musik. Biatch. Das ist was ich mach, mein Freund. Ich will kein Fame, ich mach das nur für euch. Das ist was ich lieb und tu. Für meine Homes und für meine Crew. Das ist, was ich mach, mein Freund. Ich mach euch Mut und will, dass ihr euch freut. Das ist alles, was ich will. Bis Gott mich zu sich holt. Das ist Broker-Musik, wieder Loka-Musik. Scheiß auf alles, geh nachts raus und mal Hokers-Musik. Das ist gegen das System-Musik, gegen Tradition. Wir scheißen auf die Regeln-Musik. Wir leben Musik, nehmen uns das Leben-Musik. Leben im Krieg, wollen Frieden und wir beten Musik. Das ist Plastik-Musik, ich diss und hasse dich Musik. Verkaufst 100.000 Platten, doch hast fast nichts Musik. Das ist Mode-Kiddy, Junk-Musik. Babylon, der Teufel sieht und zu, bis bald Musik. Sobald du siehst, dass jemand famous Hayden Musik. Ich brauch euch alle nicht, Einzelkämpfer und Tränen Musik. Feten Musik, dein Blut und Seele geben Musik. Du bist der Coolste auf der Schule und kriegst jede Musik. Revolution, reiche Kiddies kiffen Musik. Pseudo-Links, Guevara, Shirt, Stern und Sichel Musik. Vernichten Musik, CDs brennen und flüchten Musik. Und sich fragen, wo Qualität heute ist in Musik. Kill your idols, verkauf dich für die Charts Musik. Majors verbraten dich und treten in dein Arsch Musik. Split Bars und Sieg, ihr rappt wie viel Gras ihr zieht. Lest lieber Bücher und lernt, tut nicht auf Hard Musik. Harte G's fangen an zu heulen Musik. Denn deine Ohren und dein Herz sind befreundet Musik. Das ist was ich mach, mein Freund. Ich will kein Fame, ich mach das nur für euch. Das ist was ich lieb und tu. Für meine Homes und für meine Crew. Das ist was ich mach, mein Freund. Ich mach euch Mut und will, dass ihr euch freut. Das ist alles, was ich will. Bis Gott mich zu sich holt. One thing we do.